Ich fahre jedes Jahr mal um die Erde rund, doch nirgendwo bin wirklich ich zu Haus. Die Sehnsucht brennt viel schlimmer als Jamaika rum, die kriegt man aus dem Herzen gar nicht raus. Ich bin in einem fremden Land, ein Fremder immer bloß. Die Sehnsucht nach der Waterkant, die lässt mich nicht mehr los. Ich hab Heimweh nach St. Pauli, nach St. Pauli und der Reeperbahn. Denn es gibt nur ein St. Pauli und es gibt nur eine Reeperbahn. Und find ich mal in fremden Ländern ein kurzes, unverhofftes Glück, so kann das alles gar nichts ändern. Ich komme doch zu dir zurück, denn in Shanghai und in Bombay, in Kalkutta und Afghanistan, hab ich Heimweh nach St. Pauli, nach St. Pauli und der Reeperbahn. Ich trag den Namen Lilly auf dem Unterarm, denn Lilly ist der Name meiner Braut. Und wenn ich manchmal nachts an Bord nicht schlafen kann, dann sag ich ihn und denk an ihre Haut. Den Anker hat der Maschinist mir gratis tätowiert, und unter diesem Anker ist St. Pauli eingraviert. Ich hab Heimweh nach St. Pauli, nach St. Pauli und der Reeperbahn. Denn es gibt nur ein St. Pauli und es gibt nur eine Reeperbahn. Und find ich mal in fremden Ländern ein kurzes, unverhofftes Glück, so kann das alles gar nichts ändern. Ich komme doch zu dir zurück, denn in Shanghai und in Bombay, in Kalkutta und Afghanistan, hab ich Heimweh nach St. Pauli, nach St. Pauli und der Reeperbahn. Schiff ahoi, Schiff ahoi, Schiff ahoi, Schiff ahoi, glaube mir, ich bleib dir treu. Schiff ahoi, Schiff ahoi, Schiff ahoi, Schiff ahoi, glaube mir, ich bleib.